Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich habe noch eine Spezialansage, a special announcement, the German-American Society Pinellas. The 65th anniversary dinner is on Saturday, November 16th. This is in Pinellas County in St. Petersburg area, Florida, and the tickets are $25 per person, which will include an entrance fee, roasted chicken, spätzle, asparagus, dessert, and a choice of glass of beer or wine. There will be no other food served that night. The club will open at 5:30 p.m. Food service starts at 6 p.m. and events open at 7 p.m. You need to make and pay for reservations no later than Wednesday, November 13th for the banquet. No tickets for the banquet will be sold at the door. For those of you who will not want a meal, the doors will open at 7 p.m., but there will be no food served that night. Entrance fee for this night only will be $6 for members and $9 for non-members, as you will get a dessert, our giant anniversary cake. Music will be by the Manny Daum Trio, a rare event in the club as the trio is normally only there for Oktoberfest. The banquet will celebrate the club's 65th anniversary, along with the 30th anniversary of the falling of the Berlin Wall. We will also have a special memorial service for all of our fallen members in 2019. The memorial will be read by the Reverend Klaus Koch of the Grace Lutheran Church. Tickets will be on sale at the club this Saturday, or you can call Jay Salomon at 727-791-7218, or you can email him, jsalomon@hotmail.com, to buy the tickets. We will hope to see you there. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um russische Zeitgeschichte, die natürlich Europa und Deutschland in den 90er Jahren auch sehr betraf. Es geht um das Ende des Kalten Krieges und es geht um eine Kreuzfahrt, die Frau Anneliese Schmidt, unsere Mitarbeiterin, mit dem Kreuzfahrtschiff MS Aserbaidschan im Jahre 1990 machte und bis 1991 dann warten musste, bis der Bericht herauskam, denn er wurde in einer Ärztezeitschrift, in einer Reisezeitschrift veröffentlicht, und es ging um drei sehr, sehr wichtige Tage, nämlich die Tage vom 19. bis 21. August 1991, und eine Zeitzeugenaussage durch diesen Bericht und den Nachsatz, nämlich das Erzählen dieser Geschichte von Frau Anneliese Schmidt, das wirklich auch dann wieder in Frage gestellt war, denn in diesen drei Tagen hätte es um Perestroika und Glasnost sehr geschehen werden können. Und das heißt, man konnte diesen Bericht doch bringen, weil sich alles wieder einrenkte. Es ging aber um drei brisante Tage. Und diese Tage erleben Sie dann am Ende der Berichterzählung auch mit, nämlich mit einem Mitschnitt der Deutschen Welle Nachrichten von diesem August 1991 und für Sie wichtige, wichtige Zeitzeugen, sowohl die Sendung als auch unsere Mitarbeiterin Frau Anneliese Schmidt. Ich darf Sie ganz herzlich nun in die Sendung begleiten. Das heißt, dieses ist eine Wiederholung, aber für Sie vielleicht auch ganz neu. Eine Geschichte von Frau Anneliese Schmidt, und sie heißt Mr. Brown und die Perestroika auf Weltreise mit der MS Aserbaidschan. Viel Freude beim Zuhören. Mr. Brown und die Perestroika auf Weltreise mit der MS Aserbaidschan, von unserer Korrespondentin Anneliese Schmidt verfasst und im Audioteil vorgelesen. Ihr Copyright stammt von 1991, als diese Geschichte verfasst wurde. Wie bereits angesprochen, geht es heute um Russland, das durch die Olympischen Spiele in Sotschi in den Weltnachrichten ist. Zur Zeit der Geschichte, die unsere Mitarbeiterin Anneliese Schmidt allerdings im Rahmen ihrer Südseereise für die Reise mit der MS Aserbaidschan erzählt, also so eine Rahmenerzählung, da geht es um einen Herrn Brown, geht es um eine historisch sehr wichtige Zeit der Öffnung Russlands, denn seit 1985 wurden die beiden Schlagwörter Perestroika und Glasnost für die politische und wirtschaftliche Wende in Russland bzw. der damaligen UdSSR zu Weltbegriffen. Dass jedoch dieser Reisebericht zu einer Zeit erschien und von Frau Schmidt vorgelesen wurde, als alles ein Jahr später wieder in Frage gestellt war, nämlich in den Tagen vom 19. bis 21. August 1991, macht diesen Bericht und seine Verfasserin zu ganz wichtigen Zeitzeugen. Der auf Kassette gelesene Bericht damals folgte der Deutschen Welle-Nachricht und dem angeblichen Sturz des Staatspräsidenten Gorbatschows. Und drei Tage später gingen die Aktienmärkte wieder hoch und man stieß mit Sekt an auf die Wiederinstallierung von Gorbatschow und die weitere Öffnung des Ostens. Ich habe Ihnen im Teil unseres schriftlichen Blogs noch einmal den Augustputsch in Moskau dargestellt bzw. ihn von Wikipedia übernommen. Bitte schauen Sie da noch zu weiteren Links und allen möglichen Dingen in wikipedia.de nach. Da geht es, wie gesagt, um diese drei wirklich brisanten Tage. Ich möchte Ihnen den recht langen Bericht von Frau Schmidt jetzt bringen, den sie selber vorliest und beziehungsweise 1991 vorgelesen hat. Und dazu gehören, wie gesagt, am Ende dann noch ein paar Aufnahmen von der Deutschen Welle, mit der wir ja immer zusammenarbeiten und deren Nachrichten Sie immer wieder gesagt bekommen, können Sie jederzeit finden. Deutsche Welle übrigens wird sich auf mehr englischsprachige Sendungen spezialisieren und ihre deutschsprachigen Sendungen leider nicht mehr so viel weitermachen. Also kommen Sie und hören Sie Nachrichten und hören Sie unseren Bericht von Frau Anneliese Schmidt jetzt vorgelesen. Ich habe also den Artikel genannt mit der MS Aserbaidschan auf Weltreise. Untertitel Mr. Brown und die Perestroika. Hier die Redaktion hat das allerdings umgedreht und hat in großen Buchstaben den Mr. Brown und die Perestroika als Titel gebracht. Also, als ich den Schnauzbärt in Apana in der Safari war, auf dem Oberdeck sitzen sah, gesellte ich mich zu ihm an seinen Tisch, um ihn ein wenig zu trösten, war ich doch kurz zuvor Zeuge eines erregten Gespräches zwischen ihm und dem russischen Chief Purser geworden, zuständig für die Kommunikation zwischen der Crew und den Passagieren. Listen, beklagte sich der Amerikaner bei jenem. I didn't come here to take dancing lessons, play bridge or do gymnastics, sondern die Perestroika war mein einziges Motiv, mit einem russischen Schiff nach Australien zu reisen. Nun war es also zum ersten Mal hier an Bord gefallen, das Zauberwort, das seit Beginn der Kreuzfahrt auch in meinem Kopf herumspukte. Look, you must understand how I feel, mäßigte Mr. Brown seinen Ton. In Ihrem Land passieren gerade die aufregendsten Dinge, aber hier auf dem Schiff regt sich nichts. No dialogue, nothing. Still the Iron Curtain, hm? Wie stellen Sie sich das vor, Sir, erwiderte der russische Zahlmeister. Wir sind nicht dazu da, die Politik der Sowjetunion mit unseren Passagieren zu diskutieren. Wir haben dafür zu sorgen, dass hier an Bord alles reibungslos klappt und dass Sie sicher und gesund an Ihre Ziele gelangen. Das ist unsere Aufgabe. Und damit hatte er den enttäuschten Amerikaner im Vestibül stehen gelassen. Eine Weile saßen wir nun schon beim Whisky und ich versuchte, Mr. Browns etwas naive Vorstellungen ein wenig zurechtzurücken. Hatte ich doch schon einige Erfahrungen auf vorangegangenen Reisen auf Passagierschiffen der Black Sea Shipping Company gesammelt. Inzwischen füllte sich die Bar mit lauter fröhlichen Leuten, die ihren Durst vor dem Mittagessen stillten und dem englischen Duo Double Vision lauschten. Kaum konnte ich mir vorstellen, dass all diese hauptsächlich englischen und deutschen Urlauber sich besondere Gedanken über die aktuellen Autonomiebestrebungen, zum Beispiel der Republik Aserbaidschan, machten. Sie genossen ganz einfach das süße Nichtstun unter südlicher Tropensonne und die entspannte Atmosphäre auf dem schönen Schiff, einer schwimmenden kleinen Welt mit eigenen Gesetzen, losgelöst von der übrigen Welt, einer verschwenderischen Oase, welche 600 Passagieren für eine befristete Zeit als Amüsier- und Erholungsplatz diente. Einmal wieder zu den freundlichen Menschen auf den romantischen Inseln im Südpazifik reisen, wo es uns einst gut gefiel, zu den einsamen Landtupfern auf der Erdkarte, wie es der Reiseprospekt beschrieb, den schroffen Vulkangipfeln im grünen Dschungel und den Tälern mit ihren Bambus- und Bananenhainen, den paradiesischen Küsten mit ihren palmengesäumten weißen Stränden, türkisfarben das Meer, silberglitzernde Korallenriffe, an denen sich die Brandung bricht. Das war unser Motiv gewesen, als mein Mann und ich dieses von Seetours angebotene Teilstück des Rund-um-die-Welt-Cruise mit der Aserbaidschan gebucht hatten. Als dann aber völlig unerwartet der Kommunismus ins Wanken geraten war und Michail Gorbatschows Perestroika als Bestseller in den Schaufenstern aller Buchhandlungen stand, da war auch mir der Gedanke gekommen, dass sich diese Umgestaltungsprozesse in der Sowjetunion auch auf das Bordleben der russischen Kreuzfahrtflotte positiv auswirken könnten und die bisher übliche strikte Trennung zwischen russischer Crew und Westpassagieren etwas gelockert würde, wo doch der Wunsch der sowjetischen Bevölkerung nach demokratischen Verhältnissen und mehr persönlicher Freiheit unübersehbar war. Die ersten Tage auf See hatten wir bereits auf angenehmste Weise verbracht, nachdem die Aserbaidschan am 26. Januar den Hafen von Acapulco verlassen hatte. Mit zartem Vogelgezwitscher aus dem Bordradio morgens geweckt, informierte Linda, die deutsche Seetours-Hostess, den geneigten Passagier mit sanfter Stimme über das von Mr. Brown so verschmähte Tagesprogramm, welches keinen einzigen unbeschäftigten Augenblick an Bord aufkommen ließ. Morgen Gymnastik schon vor dem Frühstück, Bewegung nach Musik am Vormittag mit Anne und Jeff, dem unermüdlichen englischen Tanzpaar, das auch den Handarbeitskreis organisierte, Basteln mit Sue, Malen mit Annette, Bücherverleih und Russischunterricht, Pfeilwerfen und Tontaubenschießen, Golf und Yoga, Tanzunterricht, Bingo, Bridge und ich weiß nicht was noch alles. Und natürlich gab es auch Kreuzfahrer, die sich nichts anderes wünschten als Ruhe, ein wenig Planschen im Minipool und Smalltalk mit dem Liegestuhl-Nachbarn an Deck, lesen oder einfach nur auf das in der Sonne gleißende Meer hinausschauen. Im Baku-Speisesaal hatte uns Kati, die liebenswürdige russische Restaurantchefin, einen rein deutschen Tisch zugewiesen, obwohl wir uns eigentlich eine gemischte Gesellschaft gewünscht hätten. Um uns herum Engländer, Holländer und Amerikaner. Schon am ersten Tag war mir hier deutlich aufgefallen, wie viel fröhlicher als früher das Personal mit den Gästen umging. Lag es vielleicht daran, dass die Verteilung der Trinkgelder inzwischen individueller als in den vergangenen Jahren gehandhabt wurde? Hatte nicht die Kreuzfahrtdirektorin Brigitte Alexis Fürst mit ihrer Begrüßungsansprache besonders hierauf hingewiesen? Wenn wir Passagiere allerdings das Angebot der Speisekarte auf ein bekömmliches Maß zu reduzieren versuchten und damit den Ablauf des Servierens total durcheinander brachten, stand den Mädchen das Missbehagen im Gesicht geschrieben und belebte angesichts der schlechten Verhältnisse im eigenen Land ganz augenscheinlich die Emotionen gegen die Wohlstandsgesellschaft. Auch ein Vorfall wie der folgende förderte nicht gerade die Sympathie für uns. Eines Abends nämlich schlug mein Tischnachbar plötzlich mit der flachen Hand derart heftig auf den Tisch, dass die Teller einen Satz machten. Nun habe er aber genug, brüllte er. Sei man denn ein Dreck? Das Bier müsse er aus dem Weinglas trinken, keine Bohnen zum Fleisch, der Fisch ohne Soße, keinen Löffel zum Eis, die Cola zu teuer. Essen und Bedienung ganz einfach miserabel. Daraufhin brachte der Getränkekellner auch uns das Wechselgeld nicht mehr zurück. Das hatten wir nun davon. Die Blicke der anderen Gäste sprachen Bände. Peinlich, peinlich. Die Hostess von Seetours, zuständig für das leibliche Wohl der deutschen Passagiere, beruhigte schließlich die erregten Gemüter und am nächsten Tag klappte alles wieder wie am Schnürchen. Möchten Sie Salat? Ja, bitte. Bitte Suppe? Nein, danke. Bitte Fisch? Bitte Fleisch? Bitte Eis? Bitte Obst? Ob es nun der legeren Art der Engländer zuzuschreiben war oder ganz einfach nur der neuen Zeit, dass sich die bisher auf Schiffsreisen übliche Kleiderordnung gründlich gewandelt hatte, wir fanden es nicht heraus. Zumindest auf der Aserbaidschan schien die Zeit der Dinnerjackets und langen Abendgewänder endgültig vorbei zu sein. Von der Krawatte überhaupt nicht zu reden. T-Shirts, Bermudas und Turnschuhe hielten Einzug auf der Tanzfläche. Kein großer Auftritt mehr, kein falscher Glanz. Who cares? Everybody just wants to have a good time, you know. Nur noch bei besonderen Anlässen, zum Beispiel beim Captain's Dinner oder Gala-Buffet, schritt man noch aufgeputzt zur Tafel und zu den anschließenden Abendveranstaltungen. Im eleganten Musiksalon gab es reichlich Platz für jedermann, wenn sich die englische Steve Henderson Band und das russische Bordorchester Breeze in der Tanz- und Unterhaltungsmusik abwechselten. Hier traten die von der englischen Reiseleitung Saga engagierten englischen Künstler auf und hier fand die russische Besatzung den geeigneten Rahmen für ihre Folkloreabende. Im Gegensatz zu früher, als diese Selbstdarstellungen der Crewmitglieder jeweils zum Schluss der Reise als Höhepunkt vorgesehen waren, gab es nun gleich mehrere dieser sehr hübschen Vorführungen, in denen Zimmermädchen und Kellnerinnen, Stewards und Maschinisten zeigen konnten, welche Talente in ihnen steckten. In bunt gestickten Kostümen, Blumenkränzen und blank geputzten Stiefeln tanzten und sangen sie temperamentvoll zu Melodien ihrer Heimat. Mit einfachsten Mitteln wurden symbolhafte Dekorationen aufgebaut, eine Bank unter dem Fenster, über Zaunlatten gestülpte Krüge und Sonnenblumen als Wahrzeichen der Ukraine. Irina, die gewandte Hostess vom russischen Informationsschalter, meisterte mühelos die Conférence in englischer und deutscher Sprache. Auf den Tischen am Rande der Tanzfläche wurden Kerzen entzündet. Romantik sei im heutigen Russland wieder modern, kam es Irina leicht über die Lippen. Als wir nach einer solchen Show noch spätabends an der Mirror Bar vorbeischauten, waren den Passagieren die Türen verschlossen. Und durch die Glasscheiben für jedermann sichtbar, konnte man die Besatzung fröhlich feiern sehen. Umringt von ihren Verehrern tanzte die schöne Dolmetscherin nach der berühmten Lambada-Melodie, der neuen Musik der Freiheit, wie sie allgemein genannt wurde. An den übrigen Abenden jedoch blieb die Mirror Bar und untersten Deck gleich neben dem Kinosaal das bevorzugte Kraftzentrum der wenigen jungen Passagiere. Nur selten sah man sie bei den Veranstaltungen im Musiksalon. Viel lieber versammelten sie sich dort unten bei Johnny, der die fetzigste Musik auf den Plattenteller legte, wenn es Nacht für Nacht hieß »It's Disco Time«. Für die älteren Semester hingegen war das allabendliche Unterhaltungsprogramm im großzügig eingerichteten Salon hochwillkommen, wo sich Künstler und Passagiere zeitweise gegenseitig Konkurrenz machten. Ob nun beim Tanzspielen, der Wahl des Mr. Sympathico oder der Yekami Talentshow, stets gab es Gäste mit besonderem Talent zur Komik, die sich in den Mittelpunkt drängten. Und so hatte Piet Monty, der kreuzfahrterfahrene belgische Conferencier, meist leichtes Spiel, seine Kandidaten zum Singen, Wiehern, Gackern, Bellen oder Hüftwackeln zu motivieren, um den Gewinner etwa mit folgenden Worten zu entlassen. We have a glass of champagne for you, and then you take your lady back to her seat, and of course you then go back to your wife. Natürlich gab es genügend Nebenschauplätze, die sich mindestens ebensolcher Beliebtheit erfreuten. In der auch tagsüber immer betriebsamen Safari-Bar ließ so mancher Passagier, wenn er des Flanierens Trepp auf Trepp ab schließlich müde war, den Tag bei dem temperamentvollen und sympathischen Bordorchester Breeze ausklingen, das hier den Gästen mit ganz anderen als volkstümlichen Weisen zum Tanz einheizte. Der Tresen der Caspi-Bar, über welchem ein Videogerät pausenlos mit amerikanischen Krimis der schlimmsten Sorte gefüttert wurde, war ein bevorzugter Treffpunkt für Kapitän Lev Kravtsov und seine Offiziere, wenn sie hier schnell einmal einen Kaffee nahmen. Mein Versuch allerdings, ein kleines belangloses Gespräch mit dem Kapitän zu führen, beendete dieser, wenn auch sehr höflich, schon nach dem vierten Satz. Da hatte ich an der reizenden jungen Stewardess in der Bordbücherei auf dem Brückendeck eine weit aufgeschlossenere Gesprächspartnerin, als ich einmal wieder in den Regalen einer Fundgrube für russische Klassiker herumstöberte. Nein, Bibliothekarin sei sie nicht, falls ich das dächte, meinte sie. 10 Semester deutsche, englische und russische Literatur habe sie in Krasnojarsk studiert. Das Studium in der Sowjetunion sei kostenlos und so könne niemand die Jobs ablehnen, welche nach dem Examen von einer Kommission an den Universitäten verteilt würden. Auf solche Weise sei sie nun für 3 Jahre auf die Aserbaidschan gekommen und habe hier verschiedene Aufgaben übernommen. Auf meine Frage, was sie später, wenn die Pflichtjahre abgeleistet seien, mit ihrem Studium beginnen wolle, kam die prompte Antwort mit strahlendem Lachen. Auf den Prinzen warten und Hausfrau sein. Das bescheiden ausgerüstete, aber dank der tüchtigen Ärzte gut funktionierende Hospital, eine der segensreichsten Einrichtungen an Bord des Schiffes, hatte immer viel zu tun. Kein Wunder bei der großen Zahl der hochbetagten Weltreisenden. So, als wolle man nur dem wirklich Bedürftigen die Inanspruchnahme empfehlen, führte eine unbequeme, steile Stiege zum Hospital auf das Bootsdeck hinauf. Selten aber blieb ein Stuhl in dem kleinen Wartraum unbesetzt. Das Team hier oben war schon ein Grüppchen für sich, aber es lag wohl in der Natur der Sache, dass die Ärzte und ihre Helfer sich freier geben konnten als der Rest der Besatzung, setzt doch die Betreuung in der Not menschlichen Kontakt voraus. Die Unterhaltung mit dem nur russisch sprechenden Chefarzt, der einen Dolmetscher zu Hilfe nahm, welcher ins Deutsche übersetzte, und mit einem weiteren englisch sprechenden Mediziner, frisch aus Moskau auf die Aserbaidschan gekommen, funktionierte recht gut im Kreise herum und entbehrte nicht selten der Komik. Eines Tages traf ich den jungen Dolmetscher, als er gerade den Playboy für die Krankenschwester übersetzte. Auf meine Frage, ob dies wohl die richtige Lektüre für eine junge Dame sei, meinte er mit Bedauern, die deutschen Passagiere brächten halt nur allzu selten interessante Zeitungen mit guten, vor allem auch politischen Artikeln mit an Bord. Auch er hatte gerade sein Germanistikstudium in Kiew beendet und leistete nun seine ersten Berufsjahre hier ab, sei jedoch sehr zufrieden, denn er habe sein Mädchen ja mit auf dem Schiff. Je weiter wir uns von den Brennpunkten der Welt entfernten, desto mehr hätten wir Zeit und Geschehen gut und gerne für eine Weile vergessen können. Aber die Nachrichten der Deutschen Welle und der BBC holten uns immer wieder in die Wirklichkeit zurück. Jeden Abend an den Tagen auf See wurden sie in vollem Wortlaut über Bordradio gesendet. Und noch etwas gab es, das wir von vergangenen Reisen mit russischen Schiffen nicht kannten. Frisch, wie sie aus dem Ticker kamen, hingen die Fahnen der neuesten TASS-Meldungen in deutscher und englischer Sprache an der Wand, neben dem Schalter des Bordreisebüros. In erstaunlicher Offenheit wurde hier unter anderem die innenpolitische Lage der Sowjetunion wiedergegeben. Es dauerte eine Weile, bis ich den hierfür zuständigen gewandten jungen Boris zu Gesicht bekam. War doch sein Deutsch derart perfekt, dass er unter den Passagieren kaum auszumachen war. Für den Anker, die Wochenzeitschrift der Aserbaidschan, zeichnete Igor verantwortlich. Zumindest dem Inhalt nach konnte man wohl davon ausgehen, dass auch hier im Gegensatz zu früher das Bemühen um mehr Informationen für die Passagiere zur neuen Bordpolitik zu gehören schien. Sichtbare Anzeichen von Perestroika? Der Sonntagsgottesdienst fand jeweils 2-mal statt. Ein bescheidener Altar wurde im Kinosaal aufgebaut. Und als erster begann Reverend Reed seine Predigt für die englischen Gäste mit einer Hymne aus Londonderry. There's a green hill far away. Einige Zeit später, als das Publikum gewechselt hatte, verblüffte Pastor Dr. May seine Landsleute dann mit folgenden einführenden Worten. In Deutschland ist es jetzt Samstag, 23 Uhr. Jetzt werden dort gerade die Lottozahlen gezogen. Und weiter fuhr er mit der Frage fort. Wer bestimmt, wie lange der Gottesdienst dauert? Die Gewerkschaft. Der aus dem Orchester abgeordnete Organist dürfe nicht länger als 2x1/2 Stunde spielen, sonst schriebe er Rechnungen. Also hatte die kleine Gemeinschaft keine musikalische Begleitung für die goldene Sonne voll Freude und Wonne. Schon so manchen Vortrag des demissionierten Militärseelsorgers hatten wir auf dem Schiff zur Vorbereitung auf unsere Reiseziele gehört. Seine russischen Sprachkenntnisse, so erzählte er mir eines Nachmittags, als wir uns zu einem Gespräch zusammengesetzt hatten, habe er während der Schulzeit in der DDR erworben und nun kämen sie ihm auf sinnvolle Weise zugute. Seine Kontakte zu den in der Mehrzahl ukrainischen Besatzungsmitgliedern seien ausgezeichnet und er glaube, ihre geheimsten Gedanken erraten zu können. Der Kommunismus sei tot, das fühlten sie genau. Noch gäbe es auf den Schiffen der Black Sea Shipping Company mit Heimathafen Odessa eine bestimmte Ordnung, die dem politischen System des Landes entspreche, meinte der Pastor. Aber das Gerücht, dass sich an Bord der Schiffe aus den baltischen Häfen, Baltic Shipping Company keine politischen Funktionäre mehr befänden, halte sich hartnäckig. Die Russen nennen mich hier Svetoi Ates, Heiliger Vater, sagte er noch im Gehen, nachdem wir uns verabschiedet hatten. Am Tag der Äquatortaufe, einer willkommenen Unterbrechung des ziemlich gleichförmigen Bohrprogramms, hatte Neptun nicht nur die Aserbaidschan-Bewohner, sondern auch den Wettergott auf seiner Seite, umringt von Thetis, der griechischen Meeresgöttin, von hübschen Nixen und wilden Piraten, vom Doktor Barbier und der Krankenschwester, befragte er unseren Kapitän. »Wie heißt dein wundervolles weißes Schiff? Woher kommst du und welches sind deine Ziele?« Und eine Flasche Feuerwasser machte dann die Runde. »Na zdorovje!« Die Decks um den Swimmingpool waren eng besetzt, denn die Passagiere hatten es vorgezogen, mit ihren Kameras auf Beobachtungsposten zu gehen, als sich die Besatzung den rauen Sitten der Taufhandlung unterzog. Am Spätnachmittag gab es im Musiksalon 5 verschiedene Sorten Wodka und 3 Arten Blinis zu probieren, und damit nicht genug, schon bald begann an Deck eine nächtliche Schaschlik-Party unter südlichem Sternenhimmel. Auf bäuerlichen Instrumenten spielte das russische Bordorchester zum Tanz am Pool, während im Grillofen auf dem unteren Deck ein Mordsfeuer entfacht wurde. Die Funken stoben um unsere Köpfe und es roch wie in einer Räucherkammer. »Wenn der Lack auf den Planken oder dem Grillkasten Feuer fängt, kann das brennen wie Zunder«, meinte mein Liegestuhlnachbar beunruhigt. Zur Sorge bestünde überhaupt kein Anlass, grinste der Maschinist, den Wasserschlauch im Anschlag. Schließlich, nach dem vorangegangenen vollen Abendessen, bogen sich schon wieder die Pappteller unter Steaks und Restesalaten. Aufgereiht hinter dem Buffet stand das Personal im Halbdunkel und betrachtete die westlichen Passagiere, wie sie sich in der Tropennacht vergnügten. Willkommene Szenen für das australische Kamerateam, das sich während der gesamten Kreuzfahrt an Bord befand. Endlich mit dem ersten Landgang hatten 6 Tage unentwegt angebotenen Vergnügens oder auch segensreicher Langeweile, je nach Lust und Laune der Passagiere, erst einmal ein Ende. Schon früh am Morgen füllten sich die Decks mit Schaulustigen, als das Schiff um 8 Uhr langsam in die verschlafene Bucht von Nukuhiva, der Hauptinsel der Marquesas, glitt. Bereits jetzt zeigte das Thermometer 30 Grad. Tender brachten uns ans Ufer der kleinen Hauptstadt Taiwai am Rande des grün bewaldeten Berges Sentinel gelegen. Heiter und träge spielte sich das Alltagsleben vor unseren Augen ab. Wenn man die Menschen beobachtete, wie sie in trauter Gemeinschaft mit ihren Hühnern, Hunden und Pferden unter schattenspendenden Bäumen lagerten, konnte man gut begreifen, dass Arbeit als Lebenszweck nicht zu den erstrebten Zielen dieser in völliger Abgeschiedenheit lebenden polynesischen Bevölkerung gehörte. Obwohl sich der Ort heute mit neugierigen Touristen belebt hatte, fanden wir außer 2 freundlichen Frauen, die einige braun getupfte Muscheln auf einem Tuch zum Verkauf ausgebreitet hatten, keine weiteren Händler am Wegesrand. Schule und Kindergarten, aus denen fröhliche Stimmen auf die Straße drangen, das Kauflädchen und Hotel de Ville schienen die einzigen Gebäude zu sein, in denen geschäftiges Leben herrschte. Eine moderne katholische Kirche gab es zu besichtigen, in der wir beeindruckende Holzschnitzereien fanden. All diejenigen Passagiere der Aserbaidschan, welche die malerischen Buchten zum Schwimmen genutzt hatten, litten schließlich doch unter den Bissen der Sandflöhe, vor denen so eindringlich gewarnt worden war. Als das Schiff am übernächsten Morgen im Hafen von Papeete festmachte, bot sich uns ein völlig anderes Bild. Blumenbekränzte und ihre typischen bunt bedruckten Pareos gewickelte Frauen empfingen die Passagiere an der Gangway. Tahiti, Gauguins wiedergefundenes Paradies, begrüßte seine Besucher. Ia ora, willkommen. Wenn auch Papeete heute in tiefstem Sonntagsfrieden ruhte und die meisten Geschäfte geschlossen waren, fühlten wir uns doch umso mehr beschenkt von der außergewöhnlichen Schönheit der Landschaft mit ihren grünen Vulkanbergen und malerischen Buchten. Sprichwörtlich ist die Freundlichkeit der hiesigen Bevölkerung. Wir nahmen ein Taxi und fuhren zu dem palmenbestandenen Strand des Point Venus, an dem 1769 Captain Cook gelandet war, und besuchten einmal wieder das kleine Gauguin-Museum, in dem freilich kein einziges seiner berühmten Gemälde zu finden ist. als dann am Nachmittag die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Folkloregruppe Toa Riva an Bord des Schiffes kam, war der Musiksalon bis auf den letzten Platz besetzt. Zu wilden Rhythmen der aus Bambusrohr selbst gefertigten Tamtams kreisten bunt kostümierte Tänzerinnen ihre Hüften, stampften federgeschmückte Männer ihre Füße auf das Parkett, unnachahmlich für die Passagiere, die zum Abschluss in die Vorführung mit einbezogen wurden. Nur 155 Seemeilen von Tahiti entfernt passierte die Aserbaidschan schon im Morgengrauen des folgenden Tages die ersten kleinen palmenreichen Atolle auf dem Weg zu dem wahren Paradies, der Trauminsel Bora Bora. 38 Quadratkilometer klein gilt dieses Juwel mit seinen bewaldeten Vulkankegeln, den türkisfarbenen Lagunen und weiten Stränden nicht ohne Grund als die schönste Insel der Welt. Für 10 US-Dollar pro Person umrundeten wir das Terrain im Minibus auf der einzigen asphaltierten Straße am Meer entlang. Noch glitzerten die Korallenriffe silbern in der Nachmittagssonne, als das Schiff die Anker lichtete. Aber schon bald hingen schwarze Wolken über dem Horizont und es begann heftig zu regnen. Ein Taifun zwischen Neuseeland und Tonga, unserem nächsten Landeziel, würde uns eine unruhige Nacht bereiten. Diese Nachricht machte noch während des Abendessens die Runde. Auch der folgende Tag auf See war alles andere als gemütlich, obwohl noch am Nachmittag die Brecher wie Flügelschläge über die großen Fenster des Musiksalons rauschten, wurde die Ladies' Night dann doch nicht abgesagt. Wie hätte auch der ungeheure Aufwand, die große Anstrengung des Küchenpersonals für das liebevoll hergerichtete Gala-Buffet noch gestoppt werden sollen? Als dann später die englische Steve Henderson Band ihr Bestes gab, um dem Fest trotz allem zum Erfolg zu verhelfen, war die schwankende Tanzfläche erstaunlich gut besetzt, obwohl der Parkettboden zuweilen unter den Füßen davonschwebte und das Schiff durch die Nacht rumpelte, als seien ihm Steine in den Weg gelegt worden. Kaum, dass sich das Meer schon bald beruhigt hatte, waren die Passagiere wieder in alle Richtungen unterwegs, zum täglichen Bridge-Spiel die einen, zu Vorträgen und Unterricht die anderen. Am Swimmingpool trafen sich die Langläufer zum regelmäßigen Walkathon. Gehen oder laufen sie ihre Meile rund ums Deck. Für die Sonnenanbeter wurden neue Modelle aus der Schiffsboutique von den hübschesten Russinnen vorgeführt und für den Nachmittag war eine russische Tea Party angekündigt. Zahlreich waren denn auch die Leute erschienen. Von zwei folkloristisch kostümierten Stewardessen flankiert thronte ein Riesensamovar inmitten von Backwerk auf der langen Tafel im Musiksalon. Wohlgefällig betrachtete Kathi, die Restaurantchefin, die lange Reihe der mit Tellern bewaffneten, ewig hungrigen Gäste, während das Breeze-Orchester die Party mit russischen Weisen musikalisch begleitete. Ein fröhliches Piratenfest, auf dem Passagiere und Besatzung gleichermaßen bunt kostümiert das halbe Schiff auf den Kopf gestellt hatten, hinderte am darauffolgenden Morgen kaum jemanden daran, schon bei Sonnenaufgang um 7 Uhr das Einlaufen der Aserbaidschan in den Hafen von Nuku'alofa, der Hauptstadt des aus 170 Inseln bestehenden Königreiches Tonga, an Deck mitzuerleben. Dicht gedrängt über die Reling gehängt, betrachteten wir die grüne Palmenlandschaft, die langsam an uns vorüberglitt. Auffallend hübsche Wohnhäuser in viktorianischem Pfefferkuchenstil. Hier haben die Briten ihre Spuren hinterlassen, säumten die waldigen Höhen nahe der Küste. In dem kleinen, außergewöhnlich sauberen Hafengelände hatten Händler ihre Waren ausgebreitet und warteten geduldig auf einen Käufer für ihre bunten Tücher, Holzschnitzereien und Muschelschmuck, geflochtene Körbe und Matten. Aber es regnete, und so machten sich die Ausflugsbusse schnell auf den Weg zum Königspalast und zu den berühmten Blowholes, den ausgehöhlten Korallenfelsen, durch welche die Wasserfontänen bis zu 20 Metern hochschießen. Im Dateline-Hotel trafen wir unsere russischen Stewardessen, wo sie, wie wir, im Andenkenladen herumstöberten, um dann zu zweit ihren Stadtbummel fortzusetzen. Obwohl noch immer, wie in den vergangenen Jahren, für die Besatzungsmitglieder an der Gangway Listen über Abwesenheit und Rückkehr geführt wurden, musste man doch den Eindruck haben, dass sie sich wesentlich ungezwungener bewegen konnten und von so manchen früheren Zwängen, wie etwa dem Ausschwärmen in großen beaufsichtigten Gruppen, befreit waren. Nachdem wir im Supermarkt von Nuku'alofa unter Bündeln von verstaubten Zeitungen vergeblich nach irgendeiner europäischen Ausgabe jüngeren Datums gesucht hatten, war uns die Depesche aus Tahiti mit einem Bericht über den Aufenthalt der Aserbaidschan, die Mr. Brown für uns aufbewahrt hatte, eine willkommene Lektüre. By the way, rief er mir noch zu, nachher habe ich eine Verabredung mit Boris. Would you like to join us? Und ob ich wollte, hatte Boris mir doch schon vor ein paar Tagen einige Nachrichtenblätter seiner TASS-Agentur zugesagt. So fand ich mich also am vereinbarten Platz in der Safari-Bar ein und gemeinsam beobachteten der Amerikaner und ich das Auslaufmanöver des Schiffes, während wir auf Boris warteten. Noch immer ließ Mr. Brown der Gedanke an einen Roundtable mit der Besatzung nicht ruhen. Warum, habe er kürzlich den TASS-Journalisten gefragt, nutze dieser nicht seine Möglichkeiten, im Westen zu bleiben, wo ihm die Welt doch offen stünde? Energisch habe er jedoch abgewinkt, wie könne er seine Heimat, die er so liebe, verlassen, wo doch seine Familie dort lebe. I don't understand all this, sann der Amerikaner vor sich hin. Und natürlich warteten wir vergeblich auf Boris. Auch später habe ich ihn nicht mehr wiedergesehen. Je weiter sich das Schiff dem neuseeländischen Inselstaat näherte, desto mehr sanken die Temperaturen. Auch sonst wehte hier ein anderer Wind als auf den Friendly Islands der Südsee. Zumindest war die Hafenbehörden in Auckland betraf. Kaum nämlich, dass ein großer Teil der Passagiere zu den Ausflügen nach Rotorua aufgebrochen war, gab es unerwarteten Besuch auf der Aserbaidschan. Mit einem Schnüffelhund an der Leine steuerte ein Polizist zielstrebig auf die Kabinendecks zu und machte sich an einigen Türen zu schaffen. Noch dazu ohne Genehmigung, beklagte sich später die Kreuzfahrtdirektorin, seien die Kabinen des Stabes gefilzt worden. Die Queen Street, die betriebsame Hauptgeschäftsstraße, zeigte sich in buntem Fahnenschmuck. Auckland, das Sportlerparadies, bereitete sich auf die Commonwealth-Spiele vor. Vom Dachrestaurant des Park Royal Hotels hatte man den besten Blick auf das gepflegte Hafenzentrum mit dem Old Government House, dem Albert Park und der Art Gallery. Mit nur 1 Million Einwohnern hat Auckland die Flächenausdehnung von Los Angeles. So liegt denn auch der eigentliche Reiz dieser 150 Jahre alten Stadt in ihren Meeresbuchten und Naturreservaten. Leider aber, wie das auf Kreuzfahrten so üblich ist, war ein einziger kurzer Besichtigungstag auch für dieses wahrlich schöne Ende der Welt viel zu knapp bemessen, denn schon um 18 Uhr hieß es wieder Leinen los. Golden leuchtete das zwischen den Hochhäusern wie Spielzeug wirkende ockerfarbene Hafengebäude mit seinem Uhrtürmchen in der Abendsonne, als sich das Schiff vorsichtig ins offene Meer manövrierte. Nun, nachdem wir 20 Tage lang regelmäßig unsere Plätze im Speisesaal eingenommen hatten, kannten unsere Betreuerinnen Svetlana, Marina und Natascha vermutlich jede unserer Regungen und mit der Zeit hatte sich eine fast vertraute Beziehung zwischen uns entwickelt. Gern hätte ich mehr gewusst über diese Menschen, über ihr Zuhause, ihre Gedanken und Wünsche. Aber natürlich war mit dem Dessert auch die magere, sich nur auf die Speisekarte beschränkende Konversation beendet. Wir bemühten uns, wo immer wir konnten, ihnen auch ohne Worte unsere Zuneigung zu zeigen. Was hatte Mr. Brown zu Beginn der Reise dem russischen Zahlmeister vorgehalten? Why doesn't any of the crew members show just a little bit of an opening towards the passengers? Doch, ich habe sichtbare Zeichen der Öffnung gefunden, wo sie möglich waren. Die Freude des Dolmetschers über einige alte Zeitungen, die ich ihm noch am letzten Tag brachte. Der warmherzige Abschied der Ärzte, die mich hervorragend betreut hatten. Das von Svetlana fürsorglich servierte Extraglas mit heißer Milch und Honig, als meine Stimmbänder versagten. Der tränenreiche Abschied der Mädchen, die mir alle noch etwas Liebes sagten. Ich glaube, Mr. Brown hatte nichts von alledem bemerkt. Er konnte den Tag der Landung in Australien kaum noch erwarten. Glatt wie ein Spiegel war das Meer, als wir uns der australischen Küste näherten. Schon vor Stunden hatte ich eine Möwe gesichtet und für eine Weile begleiteten zwei Wale das Schiff. Gegen Mittag zeichnete sich langsam die Skyline von Sydney mit ihren Hochhäusern am Horizont ab und die Harbour Bridge, der größte Kleiderbügel der Welt, wurde sichtbar. Schließlich passierte die Aserbaidschan langsam das berühmte geflügelte Opernhaus und unter der Brücke hindurch näherte sich das Schiff dem dritten Wahrzeichen der Stadt, dem Sydney Tower, mit seinen 320 Metern das höchste Gebäude Australiens. Segelboote kreuzten durch die sonnige Bucht und lautes Getute vieler anderer Schiffe begrüßte uns, als wir in den malerischen, natürlichen Hafen einfuhren. Ein herrliches und makelloses Bild. Für uns endete hier die Reise und mit 120 anderen Passagieren gingen wir von Bord. Im Handgepäck eine russische Puppe in der Puppe aus der Schiffsboutique und einen Koalabären, den ich während der Reise gebastelt hatte. Ich darf mich noch einmal bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und Frau Anneliese Schmidt hat diesen Bericht uns vorgelesen, wo es um die drei brisanten Tage Zeitzeugen im August 1991 geht, die Frau Schmidt und ihr Mann waren. Und auch die Deutsche Welle hat dazu berichtet. Das bringen wir Ihnen ja auch. Wir arbeiten ja sehr mit der Deutschen Welle zusammen. Und diesen Monat geht es um 30 Jahre Fall der Berliner Mauer. Und auch das wird sowohl in Miami mit Ausstellungen begangen als auch in Pinellas County, nämlich mit dem 65-jährigen Jubiläum des deutsch-amerikanischen Clubs dort, 65th Anniversary Dinner, und die, wie gesagt, 30-jährigen Mauerfall. Das wird alles während dieser Veranstaltung in Pinellas am 16. November, einem Samstag, begangen, und Sie sind ganz herzlich aufgefordert, mitzumachen, zu kommen. Das Abendessen kostet $25. Sie sind aufgefordert, sich sehr bald mit Jay Salomon in Verbindung zu setzen. Bitte schauen Sie unseren Blog zu den Informationen dazu, die Sonderansage, die wir Ihnen vorab gebracht haben. Und es geht mit 727-791-7218 auch. Das heißt, Sie können dort auch anrufen, Jay Salomon, und sich um Karten bemühen. Diese Karten müssen bis natürlich in dieser Woche gekauft sein, denn Sie wollen ja dort mitmachen und das Essen ist alles vorbestellt. Ganz, ganz wichtig. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, seien Sie nett zueinander, und am Mikrofon war wie immer Susanne Nielsen und an der Technik unser Bill Davidson, und unsere Mitarbeiterinnen wie Anneliese Schmidt sind ein ganz großer Schatz für unsere Sendung und auch deren Zeiterlebnisse, die Sie jetzt nun alle mithören konnten. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Deutsche Filme für Sie gesehen und ausgesucht und hier eine kleine Zusammenstellung. In The Fade aus dem Nichts, Regie Fatih Akim, ist Golden Globe Gewinner 2018. Katja, Christiane Krüger, verliert ihren Mann und kleinen Sohn bei einem Bombenanschlag, der speziell ihnen gegolten hat. Während ihr guter Freund, ein Anwalt, ebenfalls mit Migrationshintergrund, sich auf dem Rechtsweg gegen die aus rechtsradikalen Kreisen stammenden Verdächtigen bemüht, zeigt der Film die Seite der einsamen Frau, die mangels Beweisen freigesprochenen Täter weiter verfolgt. Ein einfühlsames Psychodrama von Regisseur Fatih Akim, und wie gesagt, ein ausgezeichneter, mit dem Golden Globe ausgezeichneter als bester ausländischer Film 2018 Film. In Zeiten abnehmenden Lichts. Bruno Ganz als Patriarch einer untergehenden Familie in dem untergehenden System Ostdeutschlands. An der Oberfläche wahrt er sein Gesicht, aber es brodelt schon lange. Die russische Freiheitskämpferin Schwiegertochter trinkt sich den Frust und den Verlust mit Wodka von der Seele. Wir laufen nicht davon, wir trinken, sagt sie, als ihr Sohn desertiert, totgesagt vom noch